eine Nonne, denn ihr seid schwul wie Bollywood. Heute das ist Smoking Hood, morgen fick ich Hollywood. Macht den Diss gegen uns, doch ich seh keinen Sinn darin, weil die zwei Behinderten für mich wie kleine Kinder sind. Seht es endlich ein, dass euch Rap nicht so liegt, denn das einzig Gute an eurem Track ist der Beat. Zeigt Respekt, verteilt ein Rap, ihr Wichser seid zuvor laut und zieht euch jetzt besser zurück wie eure Vorhaut. Heute kippt man der Tank und müsst dafür euren Ausweis ziehen. Ihr disst mich wie Muschis und ich konnte wie ein Auswärtsteam, seid hängen geblieben. Hört euren Namen in einem Track von mir und fühlt euch in die Enge getrieben. Jetzt werden Hände gerieben, bis sie heißen, dann gibt's auf die Backe. Meistens bin ich echt gechillt, doch heute hau ich auf die Kacke. Ich werd auf die pissen, nachdem ich dich umhau. Alle sollen's wissen, Balu ist noch Jungfrau. Jetzt kommt die Wahrheit raus, ihr habt damals von uns aufgestellt. Hattet wohl einen Haufen Geld, doch wir haben euch geprellt. Tabak in das Paper rein, zugedreht und euch verkauft. 5 Euro pro Stück, wart aus euren Träumen auf. Balu, du Fetzer, graber mich noch einmal, lachst im Bus voll. Ich geb dir so lang Tinte, bis du aus dem Bus rollst. Jetzt rappen wie massiv, doch siehst aus wie Rainer Kallmund. Weil du Lippenstift benutzt, ist mein Schwanz ins Knallbund. Jedes kleine Mädchen weiß, dass du nicht hart bist. Ich ruf meine Oma an, sie gibt dir einen Arschtritt. Ihr wollt nur ein bisschen Fame, ich scheiß auf eure Diskultur. Saat, ich steht im Lexikon als Synonym für Missgeburt. Zieh euch ab wie mein Joint und mein Freund. Cute in dem Shit, fick die Frau, von der ihr träumt. Mein Rap ist wie ne Bombe, weil ich Wut hab, wenn ich spitte. Euer Fame ist temporär, wie die Glut an meiner Kippe. Euer Diss war umsonst, keine Line hat mich getroffen. Euch bleibt nur zu hoffen, ihr trefft mich nie besoffen. Ich trinke auf Ex wie geschiedene Frauen, die euch dann verhauen. Wie ein Päckchen Weed gesteckt mit Sand, habt ihr für mich kein Wert. Junge, sieh mich als der Meister, dann erteile ich dir ne Lehrstunde. Ich bin ein Straßenjunge, so wie Alpa und Sido. Ihr seid fake wie Bushido und seid Gays im Clubido. Nehm euch auseinander wie ne Tafel Schokolade. Stück für Stück, ohne Gnade. Ihr braucht 2 Monate für einen Track. Ich brauch einen Dolmetscher, der eure Absprache für mich übersetzt. Balu, du kleiner Dicker, ich bin dein Dicker. Ich schenk das Scheiße, wenn du rappst, ich schenk dir ein Tic-Tac. Holzschatz wie ein Fließband, Junge, ich krieg keine Schreibblockade. Unser Rap ist Autobahn, euer Rap ist Seitenstraße. Ich hab's mir geschworen, ich werd jeden Beef beenden. Cute und Chinesi, die lebenden Legenden. Egal ob ich allein oder 2 gegen 2. Eins ist sicher, ich strich, ich schlag euch beide zu bei. Werd ihr real und talentiert, könnte ich drüber hinwegsehen. Doch euren Platz im Rap-Game werde ich jetzt wegnehmen. Meine Mutter lehrte mich, ich darf keine Kinder schlagen. Glück gehabt, Smoking Hood, aka der Kindergarten. Euer Style ist Shocking Hood, meiner heißt, ich fick die Welt. Ich rappe auf der Straße, deshalb scheiß ich auf ne Hip-Hop. Ihr seid hässlich wie die Nacht, dick und dünn, so wie dick und doof. Eure Mama ist dick im Busch, ein Arzt, ein Cute, fick uns tot. Familiären Joke, deine Mama hat gesagt, du hast mehr Väter als ein griechischer Salat. Scheiß auf Ratatatata, Cute, klick, klick, bang, bang. Ganz voller Chass, fickt eure Mamas in dem Gangbang. Markus ist ein Strich wie die Arbeit seiner Mama. Kommst mit Nagelfeile, Bitch, ich mit einem Hammer. In Diss ging zu Jagd, mit deiner bärmliches Ende. Das kann wehtun, wie sich wichsen mit scheren Händen. Ihr denkt, ihr seid Gangster von Bemosa bis nach Albanberg. Meine Wörter sind wie Krieg, als ob ich hier im Balkan wär. Halt. Der Vollgas in den Arsch, doppeltes Tempo und das Wasser. Rasieren euch kahl wie ein Schaf, Killer Bass, Feed hin und Bass. Euer Rap, zweite Wahl wie war im Secondhand-Shop. Unser Rap, erste Wahl, krass, brutal wie Hancock. Der Mr. Kebab Soundtrack, lächerlich wie Frauen. Rap, Attitude, haut fest bei uns euren Sound. Komm mit Jungs aus Belgrad, Istanbul, Skopje, Moskau, Teheran. Ein halbes Jahr für 16 Bars, ihr habt euch wohl schwer getan. Eure Bitch hat öfter im Hotel, wird wie ne Schokolade. Wollt ihr gleich die Kuck zum Blasen und dann weiß wie Remoulade. Unser Rap ist original, eurer wie vom Zeichen Max Epsana. Die Bitch meint, dass keiner von euch rappen kann. Euer Rap geht in die Hose wie das Geld von meinem Konto. Wenn ich euch seh, gibt's nen Kick wie von Tong Po. Bin bekannt wie Michael Air, ihr hässlich wie Schweinchen Bert. Nehmt euch halt ein Arschgesicht als euer neues Zeichen her. Gangbang, 100 Pro, ihr Notensöhne. Seid jetzt so, Sensemann, Bote tot. Todesbrief liegt im Klo.